Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 380 Verzerrungen. Ja, was wird denn so verzerrt? Eigentlich alles. Themen heute: Es gibt kein Wireless Charging, Kopfhöreranschluss als Totschlagargument. Sorry, aber es ist die Realität. DCI P3 und Developer Options bei Oreo. Ein Blickwert. News gab es auch eine Menge, im Gegensatz zu den anderen Tech-News, ja, gab es im Android-Bereich jede Menge. Community nicht zu früh freuen, ja. Aber es gibt nicht so viel. Und natürlich die App der Woche, eine ungewöhnliche App der Woche, aber es ist ja fast immer. Mhm. Ja. Gut, es gibt kein Wireless-Charging, Leute. Ja, Verzerrung der Ansicht beispielsweise. Es gibt wirklich viele Kritikpunkte, die das Pixel 2 sich vorwerfen lassen muss. Ja, viele. Ja, und das ist auch der Grund, warum man zumindest als Pixel-Benutzer, ja, da, also das alte Pixel, relativ gelassen dem gegenüber stehen kann. Ja, und da eben jetzt nicht unbedingt hier in die Tasche greifen muss tief, um ein neues Pixel zu kaufen, denn man kriegt nicht viel Neues. Ja? Kamera, okay, gut, sehr, das ist eine gute Sache. Ja. Aber es wird sich, statt die generellen Probleme mal anzusprechen, nämlich der Stillstand bei den Features, ja, habe ich das jetzt gesagt? Genau. Und die Probleme allgemein, nämlich, dass bestehende Features, ja, schon Probleme haben. Also quasi die Sachen, die es unter Oreo gibt, haben noch Probleme. Ja. Und das sind doch Kritikpunkte. Das heißt, erstens erwartet man, dass die Funktionen, die aktuell sind, mal funktionieren. Zweitens, dass neue Funktionen hinzukommen, beziehungsweise auch hardwaremäßig sich da so viel tut, dass man sagen kann, wow, das Ding brauche ich. Auch als Pixel-Benutzer. So. Aber man hängt sich auf an solchen Dingen wie Wireless-Charging. Leute, also, ganz ehrlich, ich habe das schon mal gesagt, ich wollte eigentlich schon gar nicht mehr darüber sprechen, weil mir das einfach zu absurd erscheint. Ja, ich weiß, das ist sowas wie eine heilige Kuh. Jeder will es haben, brauchen tut es keiner. Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt kein Wireless Charging. Das musst du mir mal zeigen. Das ist der größte Mumpitz seit Jahren, was da rauskam. Und es wird gar nicht so hinterfragt. Die Leute sagen, oh, mein Phone hat aber Wireless Charging. Oh, super, super. Ja. Nee, also erstmal, gibt kein Wireless Charging aus dem Grund, weil jede Ladestation mit einem Kabel verbunden werden muss. Das ist so absurd, dass meistens in diese Kabel, in diese Docks, meistens Mini-USB oder USB-C Kabel eingesteckt werden. Das geht dann an die Steckdosenleiste. So, und der einzige Unterschied ist, statt dass man das Kabel in das Handy steckt, legt man das Handy auf diese Schale drauf. Der einzige Ort, wo das noch Sinn ergibt, ja, ist meiner Meinung nach das Auto. Und dreimal dürft ihr raten, es gibt so gut wie keine Wireless Charger fürs Auto. So. Ansonsten kann ich das nicht nachvollziehen. Ja, Kabel einstecken, Handy hinlegen, das ist bei mir ein und dasselbe Gang. Ja, also zack, bumm, und dann liegt es da. Und dann lese ich in manchen Publikationen, ja, aber wenn man dann verteilt über das ganze Haus diese Wireless-Charging-Station hat, das ist super gut, dann kann man es einfach irgendwo hinlegen und schon wird's geladen. Ja, Leute, dann verteilt doch übers Haus einfach eure USB-Adapter, die kosten heute 5 Euro oder so. Und dann könnt ihr laden, wo ihr wollt, das ist doch kein Problem. Ne? Ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich habe hier eine Ladestation in meinem Zimmer, ein 8-fach Ladegerät, da sind die ganzen Kabel angeschlossen. Da stecke ich einfach nur noch das andere Ende ins Smartphone und dann wird aufgeladen. Ich habe im Schlafzimmer eine Steckdose, ja, installiert, die in der Steckdose drin zwei USB-Stecker hat. Ja, also da kann ich auch noch zwei USB-Geräte machen. Dann habe ich noch mobile Zwischenstecker, die man einfach in die Steckdose reinsteckt, können einfach drin bleiben und dann hat man eine normale Steckdose weiterhin und zwei Anschlüsse. Ich weiß nicht, also gut, okay, also. Das ist eine Sache, das ist kein Argument, sondern das ist einfach, da hängt man sich auf dem falschen Punkt auf, ja. Das ist jetzt wirklich das Geringste, ja. Anders sieht es schon ein bisschen aus beim Kopfhöreranschluss. Da bin ich ein bisschen zweigeteilt, ja. Aus dem einen Grund, ich habe es schon mehrfach erwähnt, ja, Copyright bzw. die digitale Gängelung durch DRM, die halt droht durch einen digitalen Audioausgang über USB-C. Ja? Während das bei dem analogen etablierten 3,5 mm Klinkenstecker nicht so das Problem ist. Was ich nicht ganz so arg verstehe, ist, oder sind die Leute, die sagen, okay, ich brauche ein neues Headset oder ähnliches. Macht es wirklich noch jemand mit kabelgebundenem Headset? Das habe ich mich schon gefragt. Also ich mache das schon seit Jahren, trotz der nervigen Bugs bei Bluetooth, immer mit dem Bluetooth-Teil. Ja? Also auch im Auto, auch da wird das Auto beim Anschalten automatisch mit Bluetooth, mit dem Smartphone verbunden. Da würde ich doch kein Kabel einstecken, um Sound am Autoradio zu kriegen. Ne? Wie gesagt, da funktioniert es ja. Ne? Soweit ganz gut. Auch die teuren Kopfhörer haben mit dem aptX bzw. LDAC ja Systeme integriert, wo höchste Audioqualität über Bluetooth möglich ist. Und selbst für die Nicht-Audio-Fetischisten, ja, die haben, also da gibt es die ganz gute Headsets für 15 bis 25 Euro, ja. Wer noch einen besseren Klang haben will, da gibt vielleicht 30 oder 40 Euro aus, aber die bewegen sich eigentlich schon in dem Preisbereich wie ein normaler kabelgebundener Kopfhörer. Von daher weiß ich jetzt nicht genau, ob das jetzt das Totschlagargument ist, ja. Aber wenn ich mir so die Foreneinträge durchlese, ja, da gibt es zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel ein, also auf Android Central ein Artikel, die sagen da von wegen, ja, also, oder die schreiben in den Kommentaren von diesem Artikel, die Leute, sie kaufen sich dieses Smartphone nicht wegen dem fehlenden 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. So mancher verrät sich dann, dass er ein Bluetooth-Headset hat. Das sind doch nur vorgeschobene Argumente, ja? Dann meiner Meinung nach. In dem Falle, ja, also die richtige Angst, die man haben muss, dass es da vielleicht dann irgendwann ein Switch gibt und die Audioausgabe funktioniert nur noch bei bestimmten Inhalten, ja, da machen sich die Leute weniger Sorgen. Oder funktioniert nur noch bei bestimmten Geräten. Das ist, denke ich, auch das realistischere Szenario. Das heißt, es wird digital erkannt, das ist ein Kopfhörer, ja, mit der und der Erkennung, da geht der Sound raus. Und das ist jetzt ein anderes Gerät, das daran angeschlossen ist. Nein, da gibt es keinen Sound, weil da könntest du ja da aufnehmen über dieses Gerät, ja. Ist es schon kurios, was da, wie man da den Blick aufs Eigentliche verliert. Genauso wenig wie das in Anführungszeichen Farbproblem beim Google Pixel XL 2. Also, da musste ich mal heute tief durchatmen. Es tut mir ja furchtbar leid, Leute. Es ist wirklich ganz, ganz leid, aber es ist nun mal die Realität mit diesen blassen Farben. Ja, die blassen Farben sind eben mal die Realität. Ja. da wird behauptet, oh, das Display ist so schlecht, weil guckt euch mal die Farben an, furchtbar. Leute, das war Absicht. Das ist nämlich Realismus. Ja? Wenn ich mir so die Farben angucke auf manchen AMOLED-Displays, dann rollen sich bei mir die Fußnägel auf. Man gewöhnt sich so an sowas leider sehr, sehr schnell. Ja? Und dann verliert man da tatsächlich den Überblick, wie eigentlich so ein Display aussehen soll. Das kann man aber ganz einfach machen. Ja? Halt einfach mal im Geschäft, die sind ja bald verfügbar in den Geschäften, ja, haltet mal dann so ein Pixel XL2 hin, ja, und vielleicht ein anderes AMOLED-Smartphone, ja, und haltet die mal nebeneinander und dann seht ihr, okay, die Farben sind viel, viel blasser auf dem Google Pixel XL2 Display als auf den anderen Displays, sogar auf dem alten Pixel XL war das ganz anders da, ja, die Farben knallig, ja, so, und dann guckt mal, was ihr da im Suche habt und guckt euch mal die Realität an und vergleicht es dann nochmal, da werdet ihr sehen, dass das Google Pixel XL2 der Realität viel, viel näher ist als die vollkommen überzogenen, übertünchten, grellen, blendenden Farben, ja, von manchen AMOLED-Displays. Ja? Das heißt, hier hat Google absichtlich das DCI-P3 Profil genutzt für die Farben. Das ist ein Profil, das nun mal eben Standard ist bei Digital Movie Projection. Ja, also das heißt bei der Wiedergabe von digitalen Filmen, ja, der US-Filmindustrie. Das heißt, wenn ihr mit diesem Display, mit diesen Einstellungen, mit diesem Color-Profil einen Film schaut, nur dann seht ihr den Film so, wie er gedacht ist. So soll der Film aussehen. Punkt, aus, Ende. Und wenn ihr dann sagt, okay, das sieht ja blass aus, ja, weil ihr gewohnt seid, dass ihr am AMOLED-Display mit Farben erschlagen werdet, dann wollt ihr im Prinzip einen gefakten Film haben. So sieht's aus. Ich bin ja knallhart, es tut mir furchtbar leid, aber ich bin wieder gut drauf. Also, ich kann die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, überhaupt nicht nachvollziehen. Und es war gut, dass Google das als Standard gemacht hat. Vielleicht hat Google unterschätzt, ja, dass man wieder in den, dass man da wieder suchen wird, wo man nur kann, ja, um irgendwas schlecht zu machen. Ja, das wird halt gemacht, wenn Google ein Gerät rausbringt. Wenn Apple das jetzt mit diesem neuen Farbprofil gemacht hätte, dann hätten die Leute gesagt, ja, Leute, was wollt ihr? Ja, Profis machen das nun mal so, ja. Die haben halt nun mal die Realität. Ihr seid alle Amateure, ihr seid keine Profis, deswegen steht ihr auf Klicki-Bunti-Farben, ja. So sieht's aus, ne. Nein, aber es ist ja Google, dann heißt es, wow, das ist ja furchtbar, das ist ja so ausgewaschen, die Farben, wow, das sieht ja aus wie die Realität. Nein, das kann ja gar nicht sein, das muss aussehen wie ein super tolles AMOLED-Display. Ja? Irre. Ja? Ja, der Abschuss hat jemand gemacht, der gesagt hat, dieses Google Pixel XL2 ist der absolute Dreck, ja, für professionelle Anwender, die professionell Fotos und Videos bearbeiten, ist dieses Display absolut ungeeignet, weil es total Fehlfarben bzw. total blasse Farben hat und es überhaupt nicht geeignet ist für die professionelle Bildbearbeitung. Ja, also die Antwort wäre eigentlich ganz simpel. Man ist nicht professionell, weil man die Bildbearbeitung auf einem Smartphone macht. Leck mich, okay? Das ist doch, also wie bescheuert ist das denn? Im Gegenteil, dann wird das Bild auf einen Computer übertragen. Dieser Computer arbeitet mit dem sRGB-Farbprofil, das ähnlich ist wie das DCI-P3-Farbprofil. Und dann sieht es genauso aus wie auf einem Pixel XL2 am Computer. Das ist das standardisierte sRGB-Farbprofil. Color Profile. So. Übrigens, beim alten Pixel XL kann man das einstellen, ja, in den Developer-Funktionen, ja, da kann man das einstellen, dass man das sRGB-Profil benutzen will. Das habe ich auch gemacht. Zuerst war ich richtig geschockt. genau das, was die Leute so beschrieben haben, angeblich ein Braunstich im Weiß, blasse Farben, na sowas. Dann habe ich den Test gemacht mit der Kamera und siehe da, tut mir leid, das ist die Realität. Das ist die Realität. Also gilt natürlich nur für den Sucher und Display, weil aufgenommen werden die Bilder sowieso in einer anderen Farbe, als man sie auf den überzogenen AMOLED-Displays sieht. Das merkt man nämlich ganz, ganz, ganz schlimm, wenn man ein Bild macht auf dem Smartphone, ja, mit der mit dieser typischen überzogenen Farbeinstellung macht man ein Bild und dann sieht es so wunderbar bunt aus, ja, und oh, so übersattes Grün, schon unnatürlich grün, ja, aber es ist grün, ja. Dann überträgt man das auf seinem Computer und dann sieht man auf einmal nur noch so ein fades Bild und hä, das ist das tolle Bild, wo ich da geschossen habe? Mist. Sollen das? Ja, das kommt genau deswegen. Ja. Weil die Kamera nimmt das Bild auf in einem ordentlichen Farbprofil. Wenn man es dann daheim am Computer in sRGB-Farbprofil sieht, sieht es auch tatsächlich in etwa so aus. Ja. Und wenn man das dann auf dem Smartphone anguckt, dann sieht man eben dieses total übersteuerte farbige Bild. Und das hat eben mit der Realität nichts zu tun. Also wäre genau das Gegenteil der Fall. Ein Profi, der will ja die Farben so hart, so sehen, wie sie auch sind. Und nicht verfälscht durch das Display. Ja. Aber wie gesagt, trotzdem, ein Profi bearbeitet seine Bilder nicht am Smartphone. Noch nicht. Ja. Maximal ein Tablet. Also, auf jeden Fall. In den Entwicklerfunktionen konnte man das auf sRGB stellen. Das habe ich getan, war erstmal geschockt. Aber Leute, ich habe es stehen lassen. Nach schon einer Stunde, ja, übrigens empfiehlt sich auch mal, das Handy außen einzuschalten, damit irgendwie das alles wohl initialisiert wird, richtig, habe ich gemerkt. Sieht das wirklich natürlich aus. Und halt euch fest, man sieht mehr Details. Ich habe hier so ein Kalender-Theme, ja, für Jorde-Kalender und da waren so gestrichelte Linien. Das habe ich gestern zum ersten Mal gesehen, dass dort so zwischendrin gestrichelte Linien sind, so ein Raster. Das kann man nämlich mit dem normalen Standard-Farbprofil auf dem Pixel XL gar nicht sehen. Wenn ihr das sRGB-Profil einstellt, habt ihr eine unglaubliche Detailvielfalt, gestochen scharf, die Farbabtrennungen, ja, weil die eben nicht so leuchten, ja, und vom Kontrast her anders sind. Richtig schön, ganz, ganz toll, lass ich stehen und auf einmal ist der Braunstich nicht mehr da. Wenn ich jetzt umstelle auf das Standardfarbprofil von den AMOLEDs, ja, im Pixel XL, dann denke ich, naja, das kann nicht sein. Das hat ja einen Blaustich ohne Ende. Merkt ihr was? Also Gewohnheitssache. Aber das ist natürlich auch die Krux. Google hat es richtig gemacht, weil Google die Realität als Vorbild genommen hat. DCI-P3 ist ein anerkanntes Farbprofil. Aber die Leute sind geschockt, weil sie eben den totalen Mist gewohnt sind, ja, den sie an Farben rüberbekommen bei den standardisierten AMOLED-Displays, die eben auch von Samsung ganz klar dominiert werden. Und Samsung hat eben das Standardprofil ebenfalls auf total überzogene Farben gestellt. Beim Samsung kann man übrigens auch sRGB und DCI-P3 auswählen. Das ist vielleicht der einzige Fehler, den Google beim Pixel 2 XL gemacht hat. Die hätten nämlich müssen einen offiziell erreichbaren Switch einbauen, dann kann das ruhig auf Standard so stehen, aber eben für die Leute, die sich überhaupt nicht daran gewöhnen wollen, ja, weil sie denken, je knalliger, desto besser, was interessiert mich die Realität, dass die dann einen Switch haben, wo sie einfach auf ein normales, verkorkstes AMOLED-Profil schalten können, alles wunderbar. Ja, dann gab es natürlich auch noch die andere Geschichte, ich habe es ja schon gesagt, Developer Options bei Oreo sind auf jeden Fall einen Blick wert, weil nicht nur, dass ihr da das sRGB-Profil einstellen könnt, nein, sondern da könnt ihr so viele Optionen einstellen. Ich habe das ging irgendwie total an mir vorbei. Weil ich von den alten Systemversionen eigentlich nie so recht begeistert war mit den Developer Options. Also, da war nichts groß Interessantes drin. Ihr könnt übrigens in diesen Developer Options auf dem Pixel jedenfalls auch den Bootloader anlocken mit einem Schiebeschalter. Ja, einfach so. Ihr kriegt genauere Memory-Informationen. Ihr könnt auch das Display natürlich einschalten, dass es zum Beispiel dauerhaft anbleibt beim Laden. Ja, für Entwickler eben zum Beispiel sehr interessant. Gut, USB-Debugging schenke ich mir. Das ist so interessant wie ein eingeschlafener Fuß. jedenfalls als Normalsterblicher. Wireless-Funktion gibt es interessante Sachen. Man kann hier Logs aktivieren, wo man dann auch sehen kann, was im Hintergrund so alles abläuft. Ja. Man kann einstellen, dass permanent gescannt wird, dass man zum Beispiel sich schneller mit dem Wi-Fi verbindet. Das werde ich mal prüfen, wie viel Strom das verbraucht. Denn ich habe wirklich das Problem, dass wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, dass es mehrere Minuten dauert, bis mein Smartphone sich endlich mal damit begnügt, ja, und sich ins Wi-Fi einbucht vom Cellular raus. Und das finde ich nicht so toll. Ne? Umgekehrt übrigens genauso, wer Probleme hat, dass zum Beispiel es Ewigkeiten dauert, bis das Smartphone mobile Daten nutzen kann, wenn man aus dem Wi-Fi rausgeht. Da kann man einstellen, dass die mobile Datenverbindung immer aktiv ist. Und damit schnell quasi verfügbar ist, wenn man sich aus dem Wi-Fi-Bereich rausbewegt. Und natürlich sogar die USB-Konfiguration kann man einstellen. Normal steht das ja jetzt auf MTP, also Media Transfer Protocol, aber man kann es zum Beispiel auch auf Charging stellen, PTP, also Picture Transfer Protocol. Ganz interessant, wenn man es an einige Fotodrucker anschließen möchte, das Smartphone. Wenn die PTP haben, kann man das direkt mit einem Kabel anschließen und dann eben die Bilder direkt ausdrucken. Oder auch USB Ethernet, ja, Audio Source oder MIDI kann man dort als Konfiguration auswählen. Ganz interessant. Außerdem kann man auch noch die Audio-Codecs ändern. Ja, zum Beispiel stehen hier beim Pixel XL zur Auswahl SBC, das ist das, was normalerweise verwendet wird, AAC, AptX, AptX HD, LDAC, was beim Sony 1000X verwendet wird, sehr hohe Qualität, und man kann auch verschiedene optionale Codecs aktivieren. Ja. So ist das. Und man kann auch übrigens die LDAC-Codec-Qualität einstellen, ja, von bestmöglich auf optimiert für bis zu 990 Kilobit Sekunde. Gar nicht schlecht. Und, also eine Fülle von Funktionen, Leute. Das lohnt sich auf jeden Fall, auch was die GPU anbetrifft. Kann man zum Beispiel erzwingen, dass auch 2D Darstellungen mit der GPU gerendert werden, ja. Wobei man das beim Pixel XL ja eigentlich nicht braucht, das ist so flüssig, ja, muss man da eigentlich nichts machen, aber für einige andere Telefone ist das vielleicht sehr, sehr interessant, wenn man dieses Geruckel nicht haben kann, ja, kann man es damit mal probieren, die Chancen stehen groß, dass dann zum Beispiel auf der normalen Oberfläche nichts mehr mit Ruckeln ist, sondern das ziemlich flüssig läuft. Auf Kosten natürlich vom Akku, kann man davon ausgehen. Und so weiter und so weiter. Also jede Menge Funktionen. Seid aber bitte vorsichtig, ja. Die Warnung bitte ernst nehmen. Ihr könnt hier auch Sachen einstellen, dass euer Smartphone fast gar nicht mehr funktioniert oder euer Akku innerhalb von ein paar Stunden leer ist. Deswegen genau überlegen und genau nachgucken vielleicht im Internet, bevor ihr so eine Funktion aktiviert, was denn genau das Teil auslöst. Ah, tut mir leid. Ich muss mal einen Schluck Cola nehmen zwischendrin. Ja, heute kein Kaffee, heute Cola. Ja. Was ist eigentlich die Koffeinindustrie? Ach, die wird gutes Geld mit mir verdienen. Okay. Das waren die Themen. Ich hoffe, es war nicht allzu emotional, ja, weil, wie gesagt, ich möchte damit nicht das Pixel XL 2 jetzt über alle Maßen loben. Aber die Leute beißen sich an den falschen Enden fest, an Sachen, wo vollkommen meiner Meinung nach uninteressant sind oder sogar richtig sind, statt dass die echte Kritikpunkte angegangen werden. Und wenn Google das wirklich dann als Anlass nimmt, ja, und darauf hört, ja, dann toll, dann werden wir das nächste Pixel XL 3, ja, werden wir dann haben mit Wireless Charging, ja, mit total überzogenen AMOLED-Farben, mit 3,5 Zoll Klinkenstecker, ja, dafür einen alten Prozessor und dasselbe wie das Vorgängermodell und bla bla halt, ne. So. Gut, zu den News. Erste Bilder vom Razer Smartphone sind offenbar aufgetaucht. Klar, bei diesen Leaks ist es natürlich immer fraglich, inwiefern die korrekt sind, ja. Angeblich soll das Teil auch mit 8 GB RAM kommen. Razer will das ja als Hardcore-Gamer-Telefon etablieren. Und so sagen eben auch die Gerüchte, dass ein 835er Snapdragon drin ist mit eben, wie gesagt, 8 GB RAM. Und 5,7 Zoll Display soll es haben mit 16:9 Aspect Ratio. 64 GB interner Speicher und Micro-SD-Karte sind da nicht garantiert, aber was ist denn schon garantiert bei Gerüchten? Ja? Am 1. November wissen wir mehr, da soll es dann vorgestellt werden. So langsam werde ich richtig neugierig, weil das hört sich sehr gut an. Also vielleicht, weil ich auch im Bezug zu Gaming habe, ja, so ein Gaming-Phone wäre schon nicht schlecht. Also wenn Razer da auch die Qualität halten kann, was es so bei ihren Zubehörsachen für Gaming eben hat, dann wäre es schon zufrieden und dann können wir einiges erwarten. Ich glaube, der Knackpunkt wird da auch wieder der Preis sein, weil auch Hardcore-Gamer werden da sicherlich keinen Tausender hinblättern, einfach so für ein Smartphone. Das geben die dann lieber für ihre Gaming-Maschinchen aus. Da geht jeder Cent drauf. Ja. Auf diesem Wettbewerb war ich auch schon fixiert, mal eine Zeit lang. Ja. Das Sony XZ1 hingegen, das fristet irgendwie so ein Schattendasein, wobei es wirklich sehr, sehr gut ist. Nur es sieht halt eben nicht ganz so toll aus. Also man kann wirklich sagen, das ist das hässliche Endline. Ja, das ist so leid mir es tut, aber so furchtbar. Und ich bin mit der Meinung da nicht alleine. Die Bezels sind übergroß, ja. Und da haben sich die Leute aufgeregt beim Pixel XL wegen den großen Bezels. naja. Und optisch macht es halt nicht viel her. Leider haben die auch bei dem, zumindest mal bei dem XZ1, auch nur ein 5,2 Zoll LCD-Display verbaut, was eben auch ein Schulterzucken hervorruft, mit 1080p Auflösung. Aber sonst ist das Teil richtig gut. Hä? Ist das richtig gut? Also es gibt eigentlich nichts auszusetzen daran. Es ist schon ein Gerät, was zu empfehlen ist. Ja, es wird auch mit Android Oreo ausgeliefert. Ja, und hat alles, was man braucht. Die Kamera ist eigentlich auch gut. Ja, früher haben da viele Sony-Geräte auch ein paar Probleme damit gehabt, ja, mit der Kameraqualität, was absurd ist, weil die meisten Kamerachips ja auch von Sony geliefert werden und in anderen Geräten hervorragende Leistung bringen, während sie in den Sony-Geräten oftmals die gleichen Chips grauselig sind, ja, was die Leistung betrifft. Das ist aber eben das Softwareproblem. Da hat Sony eben zum Beispiel tatsächlich mit der Software mehr Probleme als Firmen wie Samsung oder andere, die eben bessere Software bieten. Google hat da ja mit der Kamerasoftware beim Pixel XL ja den Bock abgeschossen und wirklich eine Top-Software rausgebracht. Aber wie auch immer, die Kamera im XZ1 lässt sich sehen, ja. Und man kann da wirklich vernünftige Bilder mitmachen. Die sind zwar nicht im DxOMark vorne mit dabei, aber sie sind super gut. ausreichend für normales Fotografieren, also nicht so wie bei den alten Sony-Geräten, wo man dann sagt, oh nee, das ist nicht gut genug, sondern das ist richtig schön. Ne? Ja, und vom Preis her, also vom Preis her ist es wieder so eine Geschichte, geht, ja, also man möchte fast sagen, es tut mir furchtbar leid für Sony, ja, dass man bei dem Sony sagt, es geht, das Teil kostet $700 normal, $650 Straßenpreis etwa hier zum Beispiel bei Amazon, ja, 19 Megapixel Kamera, wie gesagt, drin und mit den 4 GB RAM ausgestattet, 64 GB interner Speicher, aber ja, da ist halt eben wieder so eine Erwartung da, dass eben so eine Firma wie Sony nicht so viel verlangen kann, wie das, wie eine Firma wie Samsung beispielsweise für das, für ein Gerät ähnlicher Leistungsklasse, ja. Übrigens hier auch, weil ich eben gerade mit dem LDAC, von dem LDAC-Codec geschwärmt habe, der ist da auch natürlich in diesen Geräten eingebaut, ja, kann also genutzt werden, damit die Sony-Kopfhörer wie eben der MDR-1000X perfekt ausgenutzt werden können. Von daher, Audiophile müssten eigentlich geradezu zu diesem Telefon hingezogen werden, ja. Und da merkt man auch, dass Sony gerade im Musikbereich wiederum ganz, ganz viel Know-how hat, während sie eben in dem Softwarebereich beziehungsweise im, ja, ich bin jetzt da im Smartphone-Bereich, aber im sagen wir mal, im Software-Smartphone-Bereich, ja, da ein paar Probleme haben. Ne? Aber wie gesagt, so ist das schon ein gutes Gerät und wer da ein paar Euro gegenüber anderen sparen will, der kann sich das mal angucken. Ich denke, das ist eine gute Sache. Und ich muss sagen, auch wenn es jetzt zum Beispiel für mein Sony Xperia Tablet Z3 Kompakt schon lange keine Updates mehr gibt, ich hänge bei Android 6.0 fest, ja, und leider, es kommen auch keine Sicherheitsupdates mehr, was jetzt wegen diesem Client Crack da vom WPA2 wird das natürlich jetzt zum Verhängnis, ne? Aber dennoch muss ich sagen, hat Sony relativ lange noch Updates gebracht und die auch ja zumindest mal nicht ganz abgeschrieben, ja. Hat aber schon lange gedauert, ne? Ich weiß nicht, wie das bei den aktuellen Sony-Geräten ist, also Updates ist immer ein Problem. Aber naja, okay. Es gibt Schlimmeres. Es gibt auch Geräte, die kauft ihr einmal und da gibt es nie mehr ein Update. Gerade aus China, die Geräte muss man oftmals aufpassen. Wenn es nicht gerade eine bekannte Marke ist, dann kann es sein, dass da eben gar nichts mehr geht. Ja, ist nun mal so. Gut, das Huawei Mate 10 und Mate 10 Pro. Wohl gesagt Mate 10 und Mate 10 Pro, ja, und Mate, nicht Mate, okay? Das wäre zwar auch mal was, ein Mate 10 würde ich mir auf jeden Fall sofort holen, ja. Gibt es dann im Mate-Café. Aber die Teile, die haben es in sich. Und da sind wir dann wiederum bei der Geschichte High-End-Smartphones. Ja. Ich werde mich jetzt mal beide zusammennehmen und nur, wenn es Unterschiede gibt, die nennen Android 8.0, ja, und der Huawei Kirin 970 Chip, das ist ein eigener Chip, denn Huawei macht seine eigenen Chipsets, ja, mit einem, mit 10 Nanometer Technologie übrigens, absoluter Wahnsinn, 4x Cortex A73 Prozessor und 4x Cortex A53 Prozessor mit einer Mali G72 MP12 GPU und haltet euch fest, ein neues System, eine Neural Processing Unit für die Verarbeitung von AI-Funktionen. Ja, ich weiß, alles AI und mal sehen, ob das nicht nur wieder so ein Label ist, aber es gibt einen eigenen Prozessor dafür, der angeblich neuronales Verarbeiten von Daten optimiert und ermöglicht. Nicht schlecht. RAM beim Mate 10 4 GB, beim Pro 6 GB, was ich auch sehr begrüße. Genau wie der Speicher beim Mate 10 64 GB plus SD-Karte und beim 10 Pro 128 GB interner Speicher plus SD-Karte. Da könnt ihr also so richtig den Speicher nochmal ausbauen, ja. Und quasi für Daten nochmal extra Speicher ranlegen. Damit sollte das erstmal ausreichend sein, ja. Dual-SIM gibt es bei beiden Geräten in einem Hybrid-Slot, was ich auch sehr, sehr gut finde, ja. Das heißt 4G und Voice over LTE, wunderbar, ja. Das Display beim Mate 10 5,9 Zoll 16:9 Quad-HD-Display mit 2560x1440 Bildpunkte LCD und beim Mate 10 Pro 8 Zoll Display, 18:9 Bildpunkte, oder 18:9 Ratio mit Full HD Plus 2160x1080 OLED, ja, und Full View Display. Ein bisschen kurios, aber okay. Die Kamera ist bei beiden eine Dual-Kamera, allerdings einmal eine 12-Megapixel-Color-Kamera und eine 20-Megapixel-Monochrom-Kamera. Ja, bei beiden, wie gesagt, Front-Facing-Kamera 8 Megapixel. 4000 mAh Akku ebenfalls bei beiden. Das Pro-Modell hat eine IP67 Wasserfestigkeit attestiert bekommen, dafür keinen Kopfhörerausgang. Dieser hat aber das normale Pro, das normale Mate 10. Der hat einen Kopfhörerausgang, ist aber nicht wasserfest nach irgendwelcher Norm. Tja. Also, diese Teile sind sehr, sehr interessant. Preis müssen wir mal abwarten, was das auf dem Markt kostet. Ja, ich glaube, ich werde da jetzt noch nichts finden. Mal gucken. Ich gucke mal nach dem Mate 10 Pro. Es ist schon mal gelistet, ja, zum Vorbestellen. Ich weiß nicht, ob das dann letztendlich der wirkliche Preis ist. Für 799, das wäre natürlich ein super guter Preis für diese Leistungsdaten, ja, absolut. Da kann man wohl nichts sagen. Und ja, müssen wir abwarten, wie gesagt, ob das auch dann tatsächlich der Preis bleibt. Wenn ich das richtig sehe, kommt das Huawei Mate 10, also ohne Pro, wohl für 349, was ebenfalls ein absoluter Kracher wäre. Das dürfte für viele sehr, sehr interessant sein, beziehungsweise Aufregung sorgen. Das Google Pixel 2 ist ja mit Abstand die beste oder das beste Kamerafone, das es gibt. Ja, das hat festgelegt mit diesen Punkten, die da vergeben wird. Ja, Google hat es stolz gesagt. 98 Punkte, das hat es noch nie bei einem Smartphone gegeben. Somit das Google Pixel XL 2 die Nase weit vorn. Und jetzt kommt das Huawei Mate 10 und kommt auf bis ein Punkt ran. Das heißt, das Huawei Mate 10 Pro kommt auf 97 Punkte. Nur ein Punkt hinter dem Pixel und damit natürlich vor der ganzen Konkurrenz. Also das zweitbeste Smartphone kameramäßig ist das Mate 10 Pro. Wow! Das ist doch ein Hammer und ein besonderer Achtungserfolg, finde ich, für Huawei. Ja. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Bei DxO Max 97 Punkte, wie gesagt, bei Video 91 Punkte, Foto 100 Punkte und das ist ja irre. Wahnsinn. Nicht schlecht, ne? Also das ist sicherlich ein Smartphone, das müssen wir im Auge behalten, wenn es rauskommt und man erste Sachen darüber hört, dann werden wir mal gucken, wie gut es dann wirklich ist. Ja, eben schon mal angesprochen, der Crackfix, ja, diese, naja, Sicherheitslücke WPA2, ja, wo man Daten abziehen kann, wenn die nicht verschlüsselt übertragen werden, also für verschlüsselte Seiten eigentlich nicht so das große Problem. Hab's in der Rios Wochensicht schon mal mit angesprochen, da genauer auseinandergenommen, wer sich dafür interessiert, also Rios Wochensicht mal reinhören. Ja, aber das Problem ist nun mal, dass man generell sagen muss, die Clients müssen gepatcht werden. Ja, und ja, bei vielen Android-Handys wird einem da Angst und Bange. Ja, allerdings, die Apple-Fans sollten jetzt mal kleine Brötchen backen. Es wird nämlich auch keinen Patch geben für ältere iPhone-Geräte. So, ne? Also mal schön Ballen flach halten, ne? Aber es ist natürlich absolut klar, dass das Problem im Android-Bereich ungleich größer ist. Denn welche Geräte werden denn von den Herstellern hinsichtlich noch geupdatet? Ich habe es zum Beispiel eben gerade gesagt, dass es ein Sicherheitsupdate gibt für mein Sony Xperia Tablet Z3 Compact. Ist äußerst unwahrscheinlich. Von daher ja, kann man sagen, 2-3 Jahre vielleicht maximal. Und alles, was älter ist, wird den Patch nicht mehr kriegen. Ja, und bei manchen Herstellern auch schon älter als ein Jahr und werden den Patch nicht mehr kriegen. Ist leider nun mal so. Und damit bleiben natürlich etliche Geräte angreifbar. Ja. Nun gut, zum Glück bewerte ich das nicht so stark wie manche Mainstream-Medien, die jetzt das Ende von Wireless LAN sehen. Ja, alles Mögliche. Also im Prinzip ist das nicht unsicherer, als wenn man auf einem Public Hotspot surft, auch mit dieser Sicherheitsvorkehrung, ja, einloggen und so weiter. Das habe ich ja immer gesagt. Komischerweise regt sich da niemand drüber auf. Eigentlich müsste ja gesagt werden, niemand darf jemals mehr auf einem Public Wi-Fi Hotspot sich verbinden, denn alle Daten sind da frei und können abgezogen werden, wenn die Seiten eben nicht verschlüsselt sind mit TLS oder SSL. Und so ist es nun mal eben auch jetzt auch, nur dass sie nicht wirklich unverschlüsselt sind, aber man kann diesen Schlüssel ergattern sozusagen und dann entschlüsseln, ja, oder man sich da reinsetzen, ja, und dann kann man das eben mitlesen sozusagen, ja, was da an Daten übertragen werden, wenn man eine unsichere Seite besucht. Aber alles, was natürlich schon verschlüsselt wird von der Seite her, bleibt verschlüsselt und ist dann eben auch nur in der verschlüsselten Version zu empfangen. Deswegen, also so wie beim Public Wi-Fi. Deswegen gibt es einfach eine Möglichkeit, VPN nutzen. Ja, habe ja schon etliche Lösungen mal vorgestellt. Ja, gibt es bestimmt auch wieder mal ein Angebot. Ja, und VPN nutzen. Und dann geht es. Ja, ganz einfach. Und dann müsst ihr halt so mit euren Geräten umgehen, als ob ihr an einem Public Hotspot verbunden seid. Wenn ihr das tut und eben dann VPN benutzen, wenn ihr das tut, ist alles okay. Könnt ihr also weiter benutzen. Trotzdem ist es natürlich für einen unbedarften Nutzer schwierig und sicherlich ein großes Problem. Und vielleicht sollte das generell auch wieder die Hersteller Nachdenken anregen, wobei ich das bezweifle, dass das irgendwelche Auswirkungen in diese Richtung hat. Die sind da lernresistent. Ja. Dass man eben ein Konzept mit einbindet, das auch über sehr lange Zeit die Geräte zumindest mal mit grundlegenden Sicherheitsupdates versorgt werden. Ja. Allerdings glaube ich nicht, dass es da ohne einen Gesetzgeber geht, der also vorschreibt, dass eine Firma so und so viele Jahre updaten muss bei sowas, bei Sicherheitsupdates. Ja. Müssen also verpflichtet werden. Ohne so eine Verpflichtung, denke ich, wird es nichts. Aber wie auch immer, für das Google Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P und einige andere Nexus-Modelle wird der November-Patch am 6. November kommen. Also zwischen 6. und 10. November, ihr wisst ja, es ist immer so ein bisschen Datum dazwischen, ne? Wo es also ausgeliefert wird. Ja, und danach seid ihr wieder zumindest, was dieser Crack von WPA2 betrifft, wieder sicher. Hm? Da funktioniert es halt, und das ist halt der Vorteil. Bei sowas weiß man dann, warum man ein Gerät direkt von Google gekauft hat und nicht irgendwie ein Gerät von irgendwelchen anderen Herstellern, die dann eben teilweise länger brauchen. Ja. Ich bin mir zwar sicher, dass auch Samsung da für die aktuellen Geräte recht schnell einen Patch rausbringt, doch für welche Geräte danach noch? Ne? Also, das ist jetzt das Problem. Ich kenne zum Beispiel noch direkt Samsung S4, die in der normalen Benutzung sind. Die werden ganz normal benutzt, jeden Tag. Und ich sehe nicht, dass das Samsung S4 diesen Patch bekommt, ganz ehrlich. Ja. Ja, das ist das Problem immer. Naja, mal zu was ganz anderem. Der erste Schritt ins Auto für Alexa kündigt sich jetzt an. Und zwar ein kleiner Knubbel, der installiert wird an der Frontscheibe beispielsweise. Und dort kriegt man dann zum Beispiel Navigation mit Alexa. Ja, das ist auf diesem kleinen Display sieht man dann auch Pfeile eingeblendet zur optischen Unterstützung, allerdings keine Karten oder so, das ist kein richtiges LCD-Display. Ja. Und die Entfernung wird da eingeblendet. Hauptsächlich geht es da um die Sprachausgabe, was ja auch zum Beispiel beim diesem Ford Sync der Schwerpunkt ist. Also da gibt es auch keine Anzeige, gar keine Anzeige. Stattdessen eben kriegt man jetzt gesagt, ja, wo man hinfahren muss. Da kommt es natürlich darauf an, dass rechtzeitig vorher das gesagt wird. Also bei Google Maps passiert es häufiger, dass man eigentlich schon an der Kreuzung vorbei ist und dann erst die Ansage bekommt, oder quasi auf gleicher Höhe der Straße ist, dass man jetzt rechts abbiegen muss. Dann robbe ich das Auto nicht rum oder mache eine Vollbremsung. Das geht nicht. Ja. Und manchmal, wie gesagt, ist man auch schon vorbei kurz. Also da muss man schon mal vorher gucken, ne, wie man denn jetzt fahren muss. Aber naja, gut. Das wird sich dann zeigen, wie das funktioniert. Bei Ford Sync soll es angeblich gut funktionieren. Ich habe es nie ausprobiert. Das ist also der erste Schritt von Alexa ins Auto. Ja, und dann halt, Moment mal. Ja, genau. Wir haben ja schon einen Assistenten im Auto. Ha, ein Google Phone, genau. Nehme ich euer normales Smartphone, wenn da der Assistent drauf ist, habt ihr sowas schon längst, ja, geht wunderbar mit eurem Passwort, ja, navigate to irgendwohin, ja, zack, und dann fahrt ihr, dann kriegt ihr sofort auf Maps das gezeigt und könnt loslegen. Die Sprachsteuerung funktioniert ja da sehr, sehr gut und damit habt ihr im Prinzip auch einen Assistenten, einen Google Assistant nämlich, für die Navigation bereits im Auto. Wenn ihr das Smartphone mitnimmt. Ja, ja, so ist das. Also von daher, da, wenn man da richtig überlegt, hat Google da natürlich die Nase vorn. War also schon längere Zeit in den Autos. Und jetzt kommt Alexa hinterher. Allerdings hat Alexa einen starken Verbündeten, nämlich Garmin. Garmin bringt dieses Gerät raus, in dem Alexa verbunden ist und eben diese Navigation im Auto ermöglicht. Und das ist natürlich ein Riesennamen, der da hinten dran steht, wenn man zu den Leuten sagt, naja, du kannst navigieren, du hast ja dein Google Phone und sagen die, oder du hast ja dein Android-Gerät, dann sagen die, Moment mal, wie jetzt, ne? Darf ich das überhaupt benutzen? Ja, darf man. Muss nur die Finger da weglassen während der Fahrt. Übrigens gilt es auch für ein normales Navigationsgerät. Ihr dürft auch auf eurem normalen Navi nicht rumtypen während der Fahrt. Das dürft ihr nicht machen, ne? Aber wie auch immer, wenn die Leute dann hören, ja, das ist das neue Garmin-Navigationssystem, ja, dann geil, boah, neuer Garmin-Navigation, Wahnsinn, irre. Ja, so ist das. $149 kostet dann auch der Spaß. Und naja, gut, also wie gesagt, ich finde es nicht schlecht. Ist auch gut, dass Alexa jetzt hier auch Einzug hat ins Auto. Mal sehen, was das vielleicht noch kann. Ja, vielleicht kann das mit bestimmten Alexa-Apps auf dem Gerät noch weitere Funktionen ausführen, die man eben von Alexa gewohnt ist. Ja, beispielsweise geht auch, dass man das Wetter zum Beispiel checkt oder so. Ja, also da sind schon mehr Sachen möglich. Von daher ist es ja auch noch nicht mal schlecht. Und ich begrüße immer, wenn es mehrere Alternativen gibt dafür. Nur in dem Fall, wenn ihr ein Android-Gerät habt mit dem Google Assistant, habt ihr eigentlich schon ein perfektes Navigationssystem im Auto. Ja. Holt euch eine gute Halterung, ja, für euer Smartphone und probiert es mal aus. Ihr müsst da nicht mehr groß rumtippen. Ja. Ihr könnt es so benutzen, wie man jedes normale Navigationsgerät auch benutzt. Und dann seid ihr auch gesetzlich auf der sicheren Seite. Ja. Und ja, damit hat sich's. Okay, was gibt's denn noch hier? Ich muss ja schon mal die Zeit gucken. Ach Gott, um Himmels Willen, ich habe wieder zu viel gequatscht. Na gut, aber da müssen wir jetzt durch hier. Fotos, Google Fotos erkennt jetzt Haustiere als Personen. Finde ich super, ja. Wenn man seinen geliebten Hund oder seine geliebte Katze, ja, da sieht, dann ist es eben, ja, zum Beispiel, was weiß ich, wie eben die Katzen heißen, ja, und wie eben die Hunde heißen, ja, der Name wird da genutzt, ja, und nicht etwa der Hund, die Katze, ja. Man gibt nicht ein, logischerweise bei der Suche, Hund. Und wenn man seinen eigenen Hund sucht, da gibt man den Namen des Hundes ein. Und genau das kann Google Fotos. Zumindest in den USA. Vielleicht ist es auch in Deutschland noch zu heiß für Google, ja, das zu machen. Da geht ja auch die Personensuche nicht, was in den USA schon seit Jahren geht. Ja. Aber auf jeden Fall werden jetzt Hunde, die Haustiere, wie richtige Personen behandelt und Google kann auch die unterscheiden von anderen Hunden beispielsweise oder anderen Katzen, so dass man jetzt da eine ganze Ecke natürlicher mit suchen kann mit Google Fotos nach den eigenen Tieren. Leider hat Google Fotos aber weiterhin massive Probleme auf verschiedenen Smartphones. Also bei mir geht eigentlich fast gar nichts mehr. Es kommen keine neuen Bilder mehr an, nur sporadisch, alle Tag mal wird es aktualisiert. Wenn also jemand zum Beispiel ein Shared-Album was hochlädt, dann kriege ich zwar angezeigt, dass da was hochgeladen wird, wenn ich draufklicke, wird aber nichts gezeigt. Früher war es so, ich bin dann komplett rausgegangen, habe Fotos beendet, bin in Fotos, Google Fotos neu reingegangen und habe direkt das Album ausgewählt und da habe ich die Bilder gleich gesehen. Auch das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Das dauert, wie gesagt, manchmal einen Tag, bis die Bilder erscheinen, bei Bekannten sogar noch länger. Sprich, die Funktionen, die Sharing-Funktion, die Social-Funktion von Google Fotos sind nicht mehr zu benutzen. Ich hoffe, dass es wenigstens nicht bei allen Leuten so ist, dass es nur vielleicht hier bei den Leuten, mit denen ich jetzt hier die Fotos share, ist. Allerdings gibt es da also nicht nur bei mir Probleme, sondern generell. Und was da die Hintergründe sind, weiß ich nicht. Ich schätze, dass es wie damals auch bei dieser Doze-Funktion hauptsächlich daran liegt, dass die Aktualisierungen jetzt so weit gedrosselt werden aus Stromspargründen, ja, dass man fast nichts mehr damit anfangen kann. Warum das dann nicht bei allen Geräten gleichermaßen versagt, diese Funktion, warum das nur eben bei manchen Geräten nicht funktioniert, weiß ich nicht. Möglicherweise hat das was mit den Play-Services zu tun, die ja mehrmals schon geändert wurden. Aber gut, werde ich auf die Schnelle nicht rauskriegen können, nur Google Fotos kann ich momentan nicht vernünftig benutzen. Sehr, sehr schade, wieder etwas, was kaputt gemacht wurde von Google. Genau wie SMS. Gibt es nämlich massive Benachrichtigungsprobleme. Da hat Google jetzt allerdings mal gesagt, sie erkennen das Problem an wenigstens und werden wohl auch einen Bugfix damit rausbringen, möglicherweise schon bei diesem Bugfix am 6. November. Denn Leute haben Probleme, SMS zu empfangen. die sind einfach weg, die kriegen diese SMS nicht. Und das ist natürlich extrem nervig. Es steht hier in dem Artikel, den ich verlinkt habe, zum Beispiel geschrieben, dass es keine Probleme mit dem Versenden von Nachrichten gibt. Das ist aber genau bei mir der Fall. Ich kriege keine Probleme beim Empfangen von Nachrichten. Die kommen offenbar alle bei mir an. Naja, zumindest mal alle, von denen ich weiß. Ja, das heißt, ich schreibe was und dann bekomme ich eine Antwort. Kein Problem. Ich weiß natürlich nicht, ob mir irgendjemand schon mal was geschrieben hat und ich die nicht bekommen habe. Weiß ich ja nicht. Mach halt nicht mehr so viel mit SMS. Kommt seltener vor. Die Sache ist, dass wenn ich jemand SMS schreibe, das sind so verkettete SMS, also das heißt mehr als 160 Zeichen, da kommt generell nur die letzte an. Und die vorher geschrieben wurden, sind einfach weg. Die verschwinden ins Nirvana. Extrem ärgerlich, also kann ich mein Gerät gar nicht mehr nutzen für SMS. Gut, jammer ich jetzt nicht groß rum. Die 5 SMS, die ich im Jahr schreibe, ja, wäre schlimmer, wenn es bei den Messenger nicht ginge. Ja, da Gott, das wäre eine Katastrophe. Aber auf jeden Fall nervig ist es dennoch und hoffen wir, dass Google das bald fixt. Vielleicht wird ja auch dann das Sendeproblem damit gelöst. Der geheime Chip übrigens im Pixel XL2, der macht jetzt die Runde, der Pixel Visual Core. Ja? Also ein Chip, der ist noch nicht aktiviert, ist für die Bildverarbeitung verantwortlich und soll, wenn er soweit ist, wenn die Software soweit ist, dann aktiviert werden und die Haupt-CPU massiv entlasten, wesentlich schneller sein bei der Bearbeitung von Bildern, ja, zum Beispiel die Google HDR Plus Routine, die da ausgeführt wird bei jedem Bild, das man macht auf dem Pixel und Pixel 2. Und beim Pixel 2 ist, wie gesagt, dafür jetzt ein Chip eingebaut, der aber noch nicht aktiviert ist, aber demnächst wohl aktiviert wird. Und was dann noch für, eventuell für weitere Sachen möglich sind, das wird sich dann danach rausstellen. Interessant ist es allerdings, diese Porträtfunktion allerdings im Moment noch ziemlich lustig. Da wird drauf gehofft, dass noch in der Endversion des Pixel 2, das dann letztendlich ausgeliefert wird, das noch anders gemacht wird, ja. Denn die Testmodelle, die bei den Redaktionen vorlagen, die haben teilweise also nicht brauchbare Ergebnisse erzählt bei dieser Porträtfunktion. Da wurden Teile, die nicht zum Hintergrund gehören, als Hintergrund erkannt und dann mit eingeflochten, also ausgewaschen, ja, dieser Blurring-Effekt, ne? Und damit vollkommen unbrauchbar geworden. Auch ganze Leute sind verschwunden. Auf einmal sind geblurrt worden, ja. Und also da klappt es noch überhaupt nicht so, wie es eigentlich klappen sollte. Google Quartz. Ein Google Home mit Display. Das soll angeblich im Kommen sein, ja, wann, ja, keine Ahnung, ist ja noch mehr oder minder ein Gerücht, ja, nach dem Google Home Mini und Home Max soll es demnächst bald irgendwann vielleicht einen Google Quartz geben. Jedenfalls gibt es einen Codename mit, der Quartz heißt, ja, und das deutet darauf hin, dass es ein Google Home mit Display ist. Das soll dann YouTube-Videos am Display beispielsweise spielen oder sonstige Informationen anzeigen, die eben beim normalen Google Home nur gesprochen werden können. Ja. Also sozusagen eine Konkurrenz zum Echo Show, nennt sich der. Genau. Der hat auch so ein Alexa mit Display. Ob sinnvoll oder nicht, bei der Verknüpfung mit Chromecast und so weiter. Man hat ja eigentlich für jeden Google Home ein Display über das Chromecast. Ja. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt der Riesenhammer wird. Gut, was haben wir noch? OnePlus 5T. Heiß, heiß, heiß die Gerüchte. Jawohl, angeblich soll es ein OnePlus 5T geben, aber was heißt angeblich, es wird ein OnePlus 5T geben, nur wie das aussehen soll, das weiß man noch nicht so genau. Angeblich sind jetzt Bilder aufgetaucht und siehe da, es sieht aus wie das Google Pixel XL 2, ja, mit diesen kleinen Bezels, mit diesen schmaleren Bezels, naja, ich weiß nicht, ob das wirklich der Realität entspricht. Sieht fast so aus, ob da einfach einer einen Google Pixel XL 2 genommen hat und da jetzt gesagt hat, ja, das ist so ein OnePlus 5T, ja, okay. Aber es ist auf jeden Fall was im Kommen als Nachfolger vom OnePlus 5. Ja. Ist auch absolut verständlich und es soll auch ja bald vorgestellt werden, ne? Gerüchte, aber ich glaube, das OnePlus 5 ist auch, glaube ich, nicht mehr offiziell zu bekommen, also direkt wird, glaube ich, nicht mehr bestellbar. Das deutet auch darauf hin, dass eben ein 5T rauskommt, genau. Ich lasse mal damit bewenden, das Thema wird sicherlich noch bald kommen. Und vielleicht noch eins für die Leute, die sagen, dass nein, OnePlus 5 ist nie angekündigt worden. Doch, ist schon angekündigt worden. Ist zumindest mal von Chef erwähnt worden, dass es demnächst ein 5T geben wird. Tut mir leid, das ist die Realität. Also wenn ihr jetzt gerade ein 5 Plus gekauft habt, dürft ihr nicht sauer sein. Es wird ein 5T geben. Zack. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster rausgelehnt. WhatsApp mit Real-Time-Location-Sharing, neue Funktion, die sicherlich sehr, sehr cool ist. Ja? Ich weiß, manche sind da etwas sensitiv dafür, aber meiner Meinung nach eine Funktion, die man gerade bei Messengern viel, viel stärker nutzen würde, wenn sie denn auch Bestandteil des Messengers wäre. Und damit meine ich nicht, dass man seine Position schicken kann. Ich bin jetzt hier, das macht sowieso keiner, weil man daran gar nicht denkt. Ja, das ist eine Funktion, die braucht man vielleicht nicht dauern und dann denkt man nicht dran. Aber hier eine Echtzeit Location Sharing im WhatsApp Messenger, das ist eine Sache, das wird innerhalb von kürzester Zeit bei den Freunden untereinander dann doch geschätzt werden, ja, und das ist etwas, was ich mir auch bei anderen Messenger wünschen würde, ja, und mal sehen, wie Anführungszeichen Echtzeit das ist, denn auf Google Maps beispielsweise, das ist keine Echtzeitverfolgung, das ist eine ungefähre Verfolgung, ja, also, manchmal kriegt man da, wenn man Glück hat, ja, so eine Minute oder sowas, ja, Unterschied. Meistens sind es aber auch so um die 5 Minuten. Das heißt, da jemand quasi zu treffen, wenn der sich bewegt, ist schon sehr, sehr schwierig. Habe ich schon ausprobiert, ja. Also das ist nicht so toll. Da muss man schon, wenn man irgendwo ist, jetzt essen oder so. Aber dann braucht man auch keine Echtzeitverfolgung, ja. Dann kann man das wieder anders machen. Ja? Deswegen bin ich mal gespannt, ob das wenigstens eine Echtzeitverfolgung ist. Klar, es muss natürlich eine Balance geben wegen Stromverbrauch. Also es kann ja nicht dauernd GPS aktiviert werden. Aber es ist mit den heutigen Möglichkeiten, Sensoren, durchaus möglich, es ziemlich exakt zu bestimmen, ohne dass ständig bei GPS gepolt wird und damit eben ein Haufen Strom verbraucht wird. Dass es möglich ist, zeigt zum Beispiel auch Google Maps, wenn man in einen Tunnel fährt im Auto bei der Navigation, auch wenn es keinen GPS-Empfang gibt, wird Google auf der Navigation anzeigen, dass man weiter durch den Tunnel fährt in der ungefähren Genauigkeit und dann. Das ist interessant, wie genau das ist, ja, weil eben durch die Beschleunigungssensoren festgestellt werden kann, das Auto fährt noch in ähnlicher Geschwindigkeit weiter, es hat nicht abgebremst, ja, dann ist nicht wieder angefahren und kann dann in etwa abschätzen, mit welcher Geschwindigkeit man sich im Tunnel bewegt, obwohl das mit GPS gar nicht möglich ist festzustellen, weil es gar keinen GPS-Empfang gibt. Das geht, ja. Und sowas könnte zum Beispiel auch genutzt werden. Ob die natürlich bei WhatsApp jetzt dieses Know-how haben, wird sich zeigen. Auf jeden Fall ist eine Funktion, die würde ich im Messenger, WhatsApp kommt man natürlich nicht drauf, aber die würde ich auf jeden Fall sofort nutzen, ja, und das dann auch aktiv lassen. So, die Community, wie gesagt, es war nicht viel los, trifft sich jetzt gerade so gut, denn wir haben schon die eigentliche Zeit voll, ja. Und zwar etwas auf Twitter, wurde also gar nicht direkt in die Community gepostet, aber ich will es trotzdem mal sagen, ja, weil, um da mal vielleicht aufzuräumen, braucht man keine Angst zu haben, der Henrik schreibt auf Twitter: Je mehr ich dem Rios seinen Android-Podcast höre, umso mehr freue ich mich meistens, mein iPhone zu haben. Lieber Henrik, lass dir gesagt sein, wenn ich denn ein iPhone hätte in Benutzung und würde ein Netcast über ein iPhone machen, dann hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr Rants. Also ich muss dich enttäuschen, ja. Das kommt nur daher, dass ich so viel mich darüber beschwere, dass ich halt einen ziemlich hohen Anspruch habe an das Teil von Google. Ja, vielleicht auch manchmal ein bisschen unfair, aber so einen Anspruch hätte ich auch, wenn ich mein iPhone holen würde. Und da wäre mindestens genauso viel Stress, ja, würde ich da machen. Denn der Grund, warum ich ein Android-Smartphone habe, ist ganz einfach, weil ich habe, ich tue das öfters mal ausprobieren, ja, es ist nicht so, dass ich unterm Stein lebe, ja, und grundsätzlich alles ablehne und nichts anfasse, nein. Der Grund, warum ich ein Android-Gerät habe, ist, weil ich das wesentlich besser finde als jetzt ein iPhone. Ja, sorry, dass du das jetzt sagen musst. Für mich persönlich. Das mag jeder anders sehen und das ist auch richtig so. Schon gut, dass wir Auswahl haben. Ja. Nur, wenn ich jetzt ein iPhone hätte, ich glaube, dann würde ich aus dem Schreien und Brüllen und Wutanfällen gar nicht mehr erst rauskommen. Ja. Also würde ich das jetzt gar nicht sehen. Trotzdem freue ich mich natürlich, dass du mit deinem iPhone zufrieden bist. Ja, und ich werde auch nicht müde, ja, wenn etwas vom iPhone besser ist, das auch zu sagen, ja, und auch hinzugehen und da Google dafür zu kritisieren, weil ich will verdammt nochmal das beste Smartphone haben, das es gibt, und wenn Google an einer Stelle Mist baut, dann kriegen die das auch gesagt, ja. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich mich komplett aus dem Apple-Universe verabschiedet habe. Da war mir die Community zu unkritisch. Ich kann einfach nicht alles akzeptieren, nur weil es von meinem Lieblingshersteller kommt. Der interessiert mich nicht. Namen sind was für Grabsteine. Ob da jetzt Apple steht oder Google steht, egal. Die müssen bei jedem einzelnen Schritt müssen die perfekt sein. Und wenn nicht, dann hagelt es Kritik. Ganz einfach. So, gut. Trotzdem danke, Henrik, für das Feedback, und ich freue mich wirklich, ganz ohne Sarkasmus, dass es, habe ich auch, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass es auch iPhone-User gibt, die den Android-Podcast hören. Das heißt, dass da vielleicht auch ein paar Infos drin sind für Leute, die eben über den Tellerrand blicken wollen, auch wenn sie kein Android-Gerät haben. Und das finde ich cool. Danke. Ja, App der Woche wird kurz und schmerzlos Pixels Advance. Ja, das ist ein kleines Retro-ähnliches Game. Ihr wisst ja, ich habe so ein Fable für Retro-Games. Ja, und trotzdem möchte ich in diesem Retro-Stil oft mal was Neues haben. Und genau das bringt eigentlich Pixel Advance rüber. Da weiß ich eigentlich gar nicht, wie ich das einordnen soll. Ja, normalerweise kann man sagen, ja, das ist zum Beispiel ein Pac-Man-Spiel oder das ist Centipede oder das ist Space Invaders oder irgendwas. Ja, und das ist die neue Version davon. Und ja, dann wird es irgendwann langweilig. Klar, logisch. Ne? Da will schon die 500.000. Neuumsetzung von Space Invaders haben. Aber was ist denn, wenn es ein Pac-Man, Centipede, Space Invaders und was weiß ich noch alles Game ist. Asteroids, könnte man auch noch machen. Ja, genau. Ein Pac-Man, Asteroids, Centipede, Space Invader Game. Alles zusammen. Und zwar gleichzeitig. Hört sich nach Chaos an? Ist Chaos. Aber in einer wunderschönen, Pseudo-Retro-Grafik, möchte ich mal sagen. Ja, wo die Lichteffekte besonders schön sind, aber die Pixel einem geradezu entgegenspringen. Ja. Und vereint es eigentlich ganz gut, wird aber auch sehr schnell sehr schwer. Ist also ziemlich forderndes Spiel. Ist kostenlos, leider mit viel, viel Werbung. Das kann das Spielgefühl dann doch irgendwann trüben. Ja. Vor allem am Anfang beim Tutorial darf man sich nicht wundern, später hinaus kann man auch das Spiel einfach beenden. Aber das Tutorial zwingt einem, die am Anfang erhaltenen 1000 Coins auszugeben. Die muss man ausgeben, ja. Frechheit eigentlich, ne? Aber es geht nun mal nicht anders, ja. Und nach dem Tutorial ist man da dann eben ein bisschen freier. Coins kriegt man durch Spielen. In-App-Käufe gibt's nicht, habe ich jedenfalls keine gefunden. Komisch. Wäre geradezu prädestiniert dafür, für In-App-Käufe. Ja, aber der Entwickler hat sich offenbar entschieden, das Geld über die Anzeige von Werbespots zu machen für Werbung, also im Game. Das ist auch der Grund, warum es fast gescheitert wäre, weil es, wie gesagt, ist halt sehr viel Werbung. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel war so gut, dass es dann letztendlich doch noch geschafft hatte, App der Woche zu werden. Wenn man auf Retro Games spielt, die aber auch experimentierfreudig sind, das heißt eben nicht die Standardversion von Pac-Man, ja, oder sonst irgendwas, sondern eben alles in einem ganz neuen Bild machen. Man kann einen Avatar auswählen auch, ja, mit dem man spielt, die muss man sich allerdings auch erarbeiten sozusagen, ja, und da sind ganz, ganz tolle dabei, von dem Original Pac-Man bis zu Super Mario. Sagen wir mal so eine Figur, die ähnlich aussieht wie Mario. Ja. andere ist alles vertreten. Und man kann dann diese auch als Spielfigur sozusagen nutzen. Ja. Es gibt einen Boss-Mode mit 5 Pixel-Monster-Bossen, ja, die man da herausfordern muss. Ja, 20 verschiedene Avatare, wie gesagt. Ja. Und ich sehe auch, im Shop gibt es auch einen Removed-Ad zu kaufen. Ja, also von daher gibt es wenigstens noch diese Möglichkeit, ja, wenn einem die Werbung auf den Keks geht. Ja, komischerweise wird es hier nicht als In-App-Verkäufe angezeigt. Ja, das ist ein bisschen fraglich, die Taktik. Aber okay, gut, was soll's. Ich denke, das ist schon mal gut. Ja, jetzt hat sich hier jetzt hat sich hier eben der Google Assistant im Hintergrund gemeldet, weil ich okay gesagt habe. Okay, gut. Ja. Das scheint wohl manchmal zu triggern. Ja. Naja, gut. Hey Google, be quiet. Hoffentlich merkt sich das die AI nicht, schon kriege ich immer Probleme. Ja. Wenn die Weltherrschaft übernommen haben, ne, dann wird das vielleicht noch zur Last gelegt. Aber ich bin so lieb zu meiner AI. Ja. Ich sage auch jeden Tag, dass ich sie liebe. Von daher dürfte es okay sein. Gut, die App der Woche jedenfalls, Pixels Advance. Ja, tatsächlich heißt es so. Und ich liebe es, ich spiele es, ich mag es und guckt es euch mal an. Wird euch vielleicht auch gefallen. Ansonsten kann man nichts falsch machen, denn wenn es euch nicht gefällt, einfach löschen, kostet nichts zum Kaufen. Also wunderbar. Im Play Store erhältlich. Und noch etwas, was super retro ist und super genial ist und immer noch aktuell. Das Ding braucht weniger als 25 Megabyte. Ich liebe solche Spiele. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube könnt ihr Kommentare hinterlassen in der Community auf dem Channel The Netcast oder im jeweiligen Video zur Sendung. Und die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com, bietet man die Mehrzahl, thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders da. Das wäre unschön. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.